hab 10 Schwänze. Truppen tragen sie rum. Tanz mit deiner Frau. Guckst wie ein geschlagener Homo. Redest scheiße, als hättest du Arsch in Mund. Bin kein Krimineller, sprach doch deine Frau, leg ich. Hör das hier, wenn du trainierst. Arm anspannst. Rap ist ein Hahnenkampf. Rap braucht kein Abitur. Rap ist nur ein Fließbandjob. Ich mach Track um Track. Mein Job. Keine Märchen, mein Freund. Ich bin kein Bruder Grimm, ich bin zwei Mann in einem. Ich komm aus meiner Hütte, mal schauen, ob ich ficke. Abend, Zeit zu jagen, ich brauch etwas in meinem Magen. Wenn ich komm, stichst du deiner Frau die Augen aus. Stress ist wie Flyer, mein Freund, wir tragen's draußen aus. Tötest dir Mut an. Kriegsbemalung, wir schmieren und töten mit Blut an. Jeder Mächtige wird uns chillen, doch keiner von euch kann es sich leisten. Keiner kann Mucke verstehen. Wir gehen mal lieber noch eine Runde ins Eis. Wenn du lagst vor der Tür, ich plus zwei auf der Gästeliste. Mit Headset rappen, weil ich beiden Schweiden Schwestern fiste. Ihr macht Rap mit Händen, ich Karate mit Momo. Komm mit zu Stress, Party ohne Grund. Ich hab das Gefühl, euer Album zu verkaufen wird schwer. Außer vielleicht als Entspannungsmucke, denn es rauscht wie das näher. Nimm bitte dieses Lächeln aus deinem Gesicht, das Gesicht aus meiner Potte. Ich werde um euer Leben, wir sind bekannt in der Woche. Tanz, Geld in dem Schlipper. Tanz, Schulden, mein Ticker. Tanz, Bläm. Mutterficker. Tanz, als wär Geld in dem Schlipper. Tanz, wenn du Schulden, mein Ticker. Tanz, Bläm. Passe-moi, tout ce que tu portes, toi. Comment, tout ce que tu penses, moi. Tu n'es pas de danger, tant de choses à faire pour rappeler l'homme, y'en sort de guerre. T'as trouvé style. Rapper sans profil. T'as raté les années 80, un flanc à ta vitesse de nos jours à 20. Coupe-moi les mains et je touche tout niveau. Coupe-moi les fils et je rappe sans micro. Tu ne trouves pas crier, je ne trouve veuille vite. C'était no school, t'es trop jeune. Old school, t'es trop vieux. Lâche passe, le mic, c'est mieux. Tu ne peux pas abattre.